Wie kann der Christ im Stand der Armut zufrieden sein? Der Christ kann auch im Stand der Armut zufrieden sein, wenn er bedenkt, dass das größte Gut ein reines und ruhiges Gewissen ist. Ja, ruhiges Gewissen, ein reines Gewissen ist ein gutes Ruhekissen. Sagt man auch. Dass unsere wahre Heimat der Himmel ist, ja, dass uns hier auf Erden sowieso keine dauernde Heimat und kein dauernder Besitz gegeben ist. Ja, sind nackt auf die Welt gekommen und müssen ohne einen Groschen, ohne irgendwas wieder aus der Welt treten. Ja, gut, komm, ziehen sie uns noch an, bevor sie uns in die Erde legen oder ins Feuer werfen heutzutage. Das Gang und Gäbe ist leider Gottes, wohl ziehen sie uns auch oft vorher wieder aus, wenn es schöne Kleider sind. So. Zollerhand, Schindel oder natürlich. Bei den Leichenverbrennungen. Die Schublade der Unappetitlichkeit, des Betruges, dass unsere wahre Heimat der Himmel ist und dass Jesus Christus aus Liebe zu uns arm geworden ist und allen einen besonderen Lohn verheißen hat, die die Armut mit Geduld ertragen, die im Geiste arm sind. Ja. Jesus Christus selber hat das Leben in der größten Armut geführt. Papst Leo XIII zum Beispiel führt es auch an, in den Zyklen, die Heilige Familie und so weiter, oder über soziale Gerechtigkeit, soziale Frage, wie man es damals genannt hat, bevor alles definitiv den Bach runtergeht, dann im 20. Jahrhundert, im Kommunismus und so weiter, wenn die ganzen umstürzen. Ja, das ist eben der Jesus Christus selber und die Heilige Familie, also das Beispiel gegeben haben, der Armut des armen Lebens. Ja. Also, sicher nicht so schlecht, nicht der schlechteste Teil, den man haben kann.